Stanotte mi sorridono le stelle, agli occhi tuoi le sognano perché le vedo in cielo splendere più belle nel desiderio che mi spinge a te. Sag, was du dir immer träumst, ich will dir geben. Wenn du mir nur dafür ein kleines Zeichen gibst, das mich erraten lässt, dass du mich liebst, ja. Grrrr!